SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Ist es nicht fantastisch? Sagenhaft ein warmer Sommer oben und dann noch Wochenende dazu. Hey, besser geht es eigentlich gar nicht mehr, oder? Ich hoffe, du hast Getränke kalt gestellt. Jetzt kommt diese amtliche Party-Warm-up. Also mit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst jetzt ein Virus, ich bin der Mentalix, ich bin zuständig am Wochenende hier, dass die elektronische urbane Clubmusik nicht zu kurz kommt. Und hey, ich habe wirklich fantastische Sounds mitgenommen. Sehr sommerliches Material. Frei nach dem Thema Acumen und Floral. Man hat zum Beispiel fantastische Sounds und Delikatessen aus der Provence, genauer gesagt aus Avignon. Von dort kommt nämlich der Acumen. Der ist von Richie Hawtin 2009 entdeckt worden. Inzwischen ist er selber schon so ein richtiger Techno-Star, hat sein eigenes Label namens Time Has Changed Records und auch dort präsentiert er regelmäßig seine neuen Tracks und Remixes. Weiter hat der DJ Sascha eine neue EP am Start, sie ist unglaublich verspielt und wunderschön. Dann gibt es was Neues aus Berlin von der La Fleur, die hat dann auch noch gerade einen Remix für den Sascha gemacht und Musik aus der Schweiz, unter anderem von Several Definition und dem Effekt. Wir fangen gerade an, und zwar mit Rick Earth und Wisdom. Das ist der Original-Mix. Ein wunderschöner Warm-Up-Track. Schön reiß ich mit. Viel Spaß. We'll be right back. der Schweiz, die steht im internationalen Vergleich absolut top da. Das wissen wir nicht erst seit dem Luciano oder auch dem Lewandowski. Das hat schon in den 90er Jahren DJ Gogo beispielsweise bewiesen. Der Effekt aus der Schweiz, der hat vor ein paar Jahren mir mal einen Track geschickt namens Whirlpool. Ich habe ihn geliebt und ich habe ihn sehr, sehr, sehr ausgiebig auf und ab gespielt. Und ich mag ihn nach wie vor. Und jetzt, nach all diesen Jahren, gibt es einen Remix-EP. Er hat natürlich noch zwei Versionen vom Original gemacht, eben von diesem Whirlpool-Track. Und dann gibt es wirklich noch so eine richtige Mannschaft an Remixen. Und der Track, der mir extern am besten gefallen hat, der Remix, der kommt von Sono. Jetzt habe ich heute aber noch kurzfristig ein Mail gekriegt. Naja, er war irgendwie falsch angeschrieben. Der Name ist mir jetzt schlicht und einfach entfallen, aber ich tue ihn auf jeden Fall auf Playlisten. Und Playlisten findest du wie gewohnt nach der Sendung. Und zwar auf srf.ch/mentlix. Das ist der Effekt mit Whirlpool im Remix von eben irgendjemandem. Aber eben, wie gesagt, findest du auf der Playlist versprochen. See. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Die Quellen an Kreativität. So kann es ein holländisches Label Manuel Music bezeichnen. Fast wöchentlich bekomme ich irgendwelche Demos zugeschickt und jetzt ist es mal so weit. Und zwar vom Typ namens Renato ist mir bis dato eigentlich unbekannt gewesen. Doch, er hat mal so ein, zwei so Deep House Tracks gemacht. Diesmal aber mit Stars Drive zusammen und das ist die neue Scheibe auf Manuel Music Renato und Stars Drive mit Sequels. Kirschner heisst der DJ und Produzent. Das Stück heisst Epoch und für mich ein absoluter Geheimtipp. Vor 2 Wochen hat er den Track zum ersten Mal vorgestellt. Und irgendwie, das kennst du sicher auch, den kriegst du einfach nicht mehr aus dem Kopf. Vor allem eben, wenn jetzt Druck anfängt. Zieh es rein. Mein absoluter Favorite im Moment, Hubert Kirschner auf Manuel. Thank you. ganz sicher, das kennst du auch. Genau der Moment, wenn du einen Track hörst und nur noch machst, wow. Wirklich so etwas Magisches passiert gerade. Obwohl du den Track zum allerersten Mal hörst und genau das ist mir im letzten Freitag in der Sendung bei diesem Track hier passiert. Was für ein Tune. Wirklich perfekt produziert und produziert worden selber ist vom Jörg Menke. Das Stück heisst Sonde. Und ich finde ihn dermaßen cool und das hat natürlich dann auch der Henry Seiss gefunden. Der hat nämlich den Prompt auch auf seine neue Compilation gesehen, nämlich auf Balance Music. Übrigens sehr empfehlenswert. Gut, Henry Seiss, das ist einfach wirklich eine Grösse. Dem seine Tracks und Mix-Compilations kannst du kaufen und wirst nie enttäuscht. Das so ganz nebenbei. Die heutige Sendung, frei nach dem Thema Acumen und Floral. Ich bringe den Sound unter anderem von der La Fleur. Vom DJ Sascha habe ich die neue EP dabei. Dann geht es weiter mit dem Sound von Acumen selber und noch vieles, vieles mehr. Hintergrundinfos, Playlisten und der Podcast von der heutigen Show findest du gratis zum Download auf srf.ch/mentlix. Der Podcast steht auch ab der 11 Uhr oben für dich auf iTunes. Behalt. Und zwar for free, ganz klar. Is that a philosophy of life? No philosophy of life. I have no life. 7, 28 Grad im Club Landschweiz und dann noch Wochenende. Hey, besser könnte natürlich nicht kommen, oder? Hast du eigentlich schon Plan am Wochenende? Gut, ich habe mal so ein bisschen Party-Tipps durchgearbeitet und gefunden, auch heute ist es noch relativ reduziert. Gut, am letzten Wochenende war ja fast in der ganzen Schweiz tote Hose, aber das sind halt Street-Parade in Hochwehe gesehen. Heute also oben habe ich doch zwei, drei Veranstaltungen gefunden, die ich richtig, richtig gut finde. Zum Beispiel Animal Picnic aus Spanien sind heute also oben wieder mal zu Gast. Oh, natürlich, klar, im Hive Club in Zürich. Musikalisch sehr, sehr spacey, ein bisschen Progressive House und zwischendurch auch sehr technoide Unterstützung bekommen sie von den Local Heroes, nehmen von den Animal Trainer und von Nitin aus Kanada. Mehr Veranstaltungstipps bekommst du in meinen Club Selections in guter Stunde. Ich bin der Mental X und hey, happy weekend. Yeah. Nennt sich Akumen und genau gesagt kommt aus einem kleinen, sehr idyllischen und geschichtsträchtigen Städte namens Avignon. Und seine Karriere, die hat fulminant angefangen. Es war nämlich 2009 der Richie Hawtin, die Techno-Legende schlechthin, die ihn offiziell so als der Newcomer vom Jahr bezeichnet hat. Gut, inzwischen ist seine Karriere richtig in Gang gekommen. Akumen released sehr regelmäßig seine Tracks, und zwar auf allen relevanten Techno-Labels, natürlich auch seine eigenen Labels, namens Time Has Changed. Und Akumen, der ist immer absolut upfront. Er schmeckt so ein bisschen Trends noch weit bevor eigentlich so alle anderen von seinen Underground-Kollegen nachziehen. Dementsprechend tönen seine neuen Sounds als super trancy, sprich Progressive House. Und das ist die kommende Akumen. Und zwar bei einem Musik auf dem Label namens 1-2 ist der Akumen mit Innocent Flowers. We'll be right back. Was für ein Brett. Zum zweiten Mal heute also bei mit dabei, das ist der legendäre Steve Perry aus Großbritannien. Wenn du fragst, wer ist das jetzt schon wieder gesehen? Gut. Der Typ ist wirklich eine Ikone von der britischen Dance-Musik. Er hat unter anderem vor ein paar Jahren jetzt mit Dave Seaman zusammen Celador das Label gegründet. Aber auch schon früher, und zwar schon vor über 20 Jahren, hat er ein super renommiertes Label gehabt, nämlich Freebeat Music. Die einen oder anderen von euch mögen euch sicher noch daran erinnern. Inzwischen und in sehr unregelmäßigen Abstand bringt der Steve Perry wieder mal einen von seinen Monster-Tracks raus. Und da haben wir genau wieder so einen. Ja, das ist Techno, und zwar in Perfektion. Steve Perry auf El Zelador mit Froman. We'll be right back. will ein Stück DJ, Sascha. So kommt es einem zumindest vor, wenn man so seine aktuellen Releases anschaut. Ja, es ist noch kein halbes Jahr her, da hat er plötzlich auf dem wirklich Kölner tiefsten Underground-Label auf einem Kompakt sensationelle EP gemacht. Und genauso geht es wie das altehrwürdige Berliner Label Watergate mit dem gleichnamigen Club, wo unter anderem so der Rüde Hagelstein beheimatet sind. Die haben diese Woche im Sascha seine neue Game Over Trigonometry EP an den Start gebracht. Und Sascha zeigt sich wieder einmal mehr als grandios. Auf der einen Seite einmal seine technoide Seite und als nächstes, hey, kannst du einen richtigen What the fuck Tune, nämlich den Sascha eben mit Trigonometry. Thema von der heutigen Episode Mental X Electronic hier auf SRF 4 aus Mental X. Naja, das bin natürlich ich. Und das ist elektronische Musik und zwar von Rick Earth mit Wisdom, mit einem wirklich grandiosen Remix vom Schweizer vom Effect. Hintergrundinfos zu der heutigen Show, Playlisten und natürlich den Podcast zum gratis Downloaden. Das und noch vieles mehr findest du auf srf.ch/mentalx. Der Podcast steht ab der 11 natürlich auch for free auf iTunes parat. We'll be right back. Trump Complex aus Schweden sind das, und zwar mit einem Chameleon. Ja, am letzten Wochenende ist so partytechnisch sehr reduziert gewesen. Und auch diese Woche, aus irgendwelchen Gründen, habe ich das Gefühl, die Leute sind immer noch so ein bisschen im Street Parade Cartoon-Modus. Oder es ist einfach noch nicht bei allen Zahltagen gesehen. Das merkst du ja insbesondere so bei den grossen Veranstaltungen. Gut, wir haben natürlich das Zürich Open Air, aber wir gehen doch lieber in Clubs. Und drei Veranstaltungen hat er rausgesucht, wo ich finde, hey, dort lohnt es sich auf jeden Fall, die Nächte um die Ohren zu schlagen. Und was das ist, das erfährst du mit einer kleinen, feinen Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Fangen wir einmal heute jetzt oben in Basel an. Dort haben wir den Nordstrand Club, und da ist er seit geraumer Zeit, also gut Jahre inzwischen, auf dem Rhein, auf dem ehemaligen Schiff, also eben auf einem Tankschiff. Und der Club ist mächtig und vor allem hat er ultra fette Anlage. Perfekt also für eine von denen Techno-Legenden aus den Staaten, nämlich der Carl Craig, ist heute jetzt oben als Gast-DJ im Nordstern. Möchtest du doch lieber in Luzern einen Ausgang? Na ja gut, dann musst du zwangsläufig in den Rockclub. Das ist halt mitunter einer der einzigen Underground-Clubs in der Innerschweiz. Und heute jetzt oben, passend zum Thema, zu der neuen Sascha-Platte, haben wir ein Watergate-Label aus Berlin. Heute jetzt oben mit den Resident-DJs, nämlich mit Marco Resmann und dem Lee Jones. Zu guter Letzt natürlich eine Party City Nummer 1, und das ist Zürich einfach, und dort haben wir den Hive Club heute also oben mit der Spanier mit Animal Picnic. Die sind richtig, richtig, richtig super. Also wir spielen sehr regelmäßig ihre Sachen, zum Beispiel auf Heinz Music, oder ich glaube inzwischen haben sie auch auf Hive Audio der eine oder andere Track gemacht. Gut, musikalisch wird es ein bisschen progressiver, ein bisschen melodischer, und Unterstützung bekommen sie unter anderem vom Kanadier Nitya und den Local Heroes, nämlich Animal Ad Trainer. Hintergrund, Infos zu dieser Sendung bekommst du gewohnt auf srf.ch/mentalx, der Podcast, und eine gute Stunde online zum gratis downloaden. Und Playlisten findest du ebenfalls online. Yeah! kurz einfach im Studio gesehen und wow, immer noch warm und überall schmeckt es nach Geburzel. Gut, ich muss mir noch ein bisschen gedulden, aber eine gute halbe Stunde haben wir auch noch. Und hey, das ist natürlich ein absoluter Shake-Klassiker und zwar aus dem Jahr 2012. Legendär, die 16-Bit Lolitas mit der Full Moon Sunrise. Mental X. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. großartig, der junge Mann aus Lausanne. Several Definition ist das, und zwar beim Oliver Koletzki. Der Freistil von Talent. Das ist Don't Stop to Fall. We'll be right back. gebürtige Schwedin von DJ Sascha damals auf Last Night on Earth, auf dem Label von Sascha, eben entdeckt worden und inzwischen in Berlin beheimatet und einer von den Haus-DJs vom Watergate Club. Natürlich released sie auch noch auf Watergate Records, auf dem Label, wo jetzt gerade Sascha seine aktuelle Scheibe, nämlich die Geometrie, rausgegeben hat. Und genau so ein Remix hörst du jetzt. Das ist eben die Schwedin, das ist La Fleur. Und Hintergrundinfos, Playlisten und der Podcast von der heutigen Show findest du online und zwar auf srf.ch/mentalx. Der Podcast bekommst du ebenfalls noch auf iTunes in einer guten Stunde, ist er etwa online. Und ich sage jetzt schon mal, genieß das fantastisch, wirklich sommerliche Wochenende. Es gibt wirklich ein paar gute Sachen. Steckt, wenn du so auf die einschlägigen Online-Portale gehst, findest du natürlich dann auch noch Open-Air-Goa-Partys. Die sind ja meistens so ein bisschen, sagen wir mal, semi-legal. Wir hören uns wieder live am nächsten Freitag ab der 7. bin ich wieder für dich hinter den Turntables am Mixen und dir die neuesten Sounds vorstellen. Jetzt sage ich, komm gut durch die Nacht und schönes Wochenende. Ciao, ciao.